viva Intifada! Viva, viva Intifada! Viva, viva Intifada! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina! Viva, viva Palästina!